Die Rechnung ging nicht auf. Hörspiel von Gisela Prugel nach dem Kriminalroman von Edna Sherry. Es sprechen Siegfried Lowitz, Charles Wirz, Hans Kaninenberg, Brigitte Druyander und andere. Regie Jörg Franz. Fahr langsam, Charles. Schneeklette. Den Weg kenne ich auswendig, Larry. Zweimal am Tag. Und außerdem wartet auch Kit auf uns. Ach, herrlich, dieser Schnee. Drin in New York war alles matsch. Ihr habt's gut hier draußen in Highcliff. Ja, wirklich, Charles. Du hast alles bekommen. Na ja, ich habe eben Glück gehabt. Und wenn Lane mich jetzt noch zu seinem Partner macht, da fehlt mir nichts mehr. Nicht einmal eine bezaubernde Frau. Ja, Kit ist das Schönste in meinem Leben. Ohne sie... Wir sind da. Nanu, es ist ja alles dunkel. Na, Kit ist sicher hinten im Schlafzimmer. Kit? Kit? Natürlich. Sie ist wieder mal nicht fertig. Hoffentlich ist es ihr überhaupt recht, dass wir zusammen sind. Natürlich. Ich habe sie doch vorhin angerufen und ihr gesagt, dass wir alle zusammen in der Fasanenbar essen. So, Kinder, hier ist Whisky. Bedient euch. Ich gehe mal nach oben und sehe, wie weit sie ist. Mhm. Prost, Meg. Prost. Ja. Müsstest auch so ein Landhaus haben, nicht wahr? Hier am Hudson. Ach was, wir sind doch so glücklich. Genau wie Kit und Charles. Nur, dass ich ein unbekannter kleiner Maler bin. Und Charles in Kürze Mitinhaber einer der angesehensten Anwaltsfirmen in den Staaten. Lane und Landgren. Gönnst du es ihm nicht? Weißt du, Mick, manchmal bin ich eifersüchtig. Immer war er der Tüchtigste. Schon auf dem College. Und alles aus eigener Kraft. Aber er ist ein feiner Kerl. Und ich finde, er und Kit passen großartig zusammen. Ach, lieber Gott, hoffentlich ist sie bald fertig. Es ist ja gleich 9. Ich habe einen mörderischen Hunger. Um Gottes Willen! Larry, hast du das gehört? Ist doch Charles! Charles! Was ist denn? Charles! Tot. Umgebracht. Kit! Sergeant, notieren Sie. Ermordete nur mit Bademantel bekleidet. Vermutlich überrascht, als er sich nach dem Bad anziehen wollte. Schlafzimmer in größter Unordnung. Der herausgerissene Schmuckkasten leer. Den Brillantring am Finger der Toten muss der Täter übersehen haben. Die beiden Fensterklappen stehen offen. Na, Wegger, was gefunden? Keine Spur eines gewaltsamen Einbruchs, Kommissar. Aber die Küchentür stand offen. Aha. Der Täter ist sicher da reingekommen. Hawkins nimmt die Abdrücke vom Türknopf. Und die Vordertür? Das ist ein Repsenschloss. Kann ohne Schlüssel nicht von draußen geöffnet werden. Kellertür? Alles verschlossen und unberührt. Bleibt nur noch die Küchentür. Spuren auf dem Küchenfußboden. Schnee, Schmutz. Mir ist nichts aufgefallen. Hawkins zieht sich noch nach Abdrücken um. Gut. Na, was habe ich gesagt, Wegger? Schließ die Türen zu. Alle Tippelbrüder kommen durch Highcliff, was hier offene Hände und offene Türen gibt. Hallo, Doktor, fertig? Für heute ja. Die Obduktion mache ich morgen, Kommissar. Tod durch Erwürgen. Muss mit ziemlicher Roheit geschehen sein. Zungenbein gebrochen. Der Täter hat sein Opfer von hinten angegriffen. Aha. Die Daumendruckstellen sind unten am Nacken. Haben Sie Abdrücke genommen, Doktor? Nein, der Täter muss Handschuhe angehabt haben. Wann könnte es denn passiert sein? Nun, ich nehme an, so gegen 7. Die Leichenstarre ist schon ziemlich fortgeschritten. Je kälter der Raum, umso schneller geht es. Und hier ist ja der reinste Eisschrank. Ach, Wegger, machen Sie mal die beiden Fensterklappen zu. Was macht Mr. Landgren? Der ist total zusammengeklappt. Aber okay, muss schrecklich für ihn gewesen sein. Schicken Sie Mr. Payne und seine Frau unten in das kleine Zimmer, Wagger. Ja, wir haben Charles, ich meine Mr. Landgren, in seinem New Yorker Büro abgeholt. Wann, Mr. Payne? Gegen 8. Wie verabredet. War Mr. Landgren allein in seinem Büro? Ja, er war gerade mit seiner Arbeit fertig geworden. Aber Larry, als wir kamen, war doch ein Kollege bei ihm. Ach so, Mr. Muir. Und dann gingen Sie direkt zum Wagen? Zum Parkplatz, ja. Und dann fuhren Sie sofort nach Highcliff? Ja, ja. Aber Charles ist doch noch beim alten Lehn vorbeigefahren, Larry. Ach, richtig. Ich bin ganz durcheinander. Ja, bei seinem Chef. Das hat aber nur ein paar Minuten gedauert. Wissen Sie, was er dort wollte? Hat ein Manuskript abgeliefert. Ich glaube, eine Rede zum Lincoln-Tag. Dann fuhren wir nach Highcliff und... Es ist furchtbar. Sie waren so glücklich, Charles und Kit. Ich habe Sie dann sofort angerufen, Kommissar. Charles war nicht mehr fähig dazu. Ich danke Ihnen, es genügt vorläufig. Wegger, sehen Sie zu, dass wir von irgendwo starken Kaffee kriegen. Wir haben noch eine Menge zu tun heute Nacht. Wie denken Sie über die Sache? Die offene Küchentür. Also Fahndungsersuchen an alle Polizeistationen. Ja, im Umkreis von 20 Meilen müssen wir jeden Landstreicher aufstöbern. Dann brauchen wir eine Liste aller männlichen Personen, die etwas mit dem Haus auf Landgren zu tun haben. Gärtner, Chauffeur und so weiter. Eine Liste der Boden aller Geschäfte, in denen die Landgrens kaufen. Jawohl, Sir. Dann rufen Sie sofort das New Yorker Morddezernat an. Die sollen vor allem sämtliche Aussagen gründlich abklopfen. Parkwächter, Mr. Muir, Mr. Lane. Stellen Sie eine Liste auf, damit keiner übersehen wird. Und dann noch die Beschreibung des gestohlenen Schmuckes. Sie geht sofort an die Presse und an alle Pfandleiher. Ja, Wagger. Sagen Sie, Kommissar Hart, sollen wir so rasch wie möglich weitere Einzelheiten zukommen lassen? Ja, natürlich komme ich selber nach Highcliff raus. Nein, ich bin jetzt noch bei mir zu Hause. Setz mich gleich mit ihm in Verbindung. Ja, Ende. Ja, herein. Ach, Sie sind's, Adams. Mann, wie sehen Sie denn aus? Haben Sie wieder die Nacht durchgearbeitet? Haben Sie einen Whisky, Rasner? Immer. Für Sie immer. Soda? Danke, naja, pur. Bitte. Danke. Klappt's wieder mal nicht mit der neuen Szene? Mensch, Adams, Ihre Sorgen möchte ich haben. Meine? Ja, Sie schreiben doch bloß Kriminalstücke, wenn auch erfolgreich, aber ich sitze hier wieder mal mittendrin in der Sache, verdammt nochmal. Noch ein? Bitte. So. Sie wollten wohl mal wieder meinen fachmännischen Rat, was? Im Moment könnte ich eher Ihren brauchen. Ja und? In einem dieser feudalen Landhäuser da draußen haben sie eine Frau umgebracht. Eine hübsche, junge, reiche Frau. Der Kommissar von Highcliff tippt auf Landstreicher. Das ist ein Idiot. Aber das ist eine Masche. An allem sind bei dem die Landstreicher schuld. Hat er eine Beweise dafür? Ja, der Kerl soll durch die offene Küchentür eingedrungen sein, wurde von Mrs. Landgren überrascht und hat sie in seiner Angst erdrosselt. Ausgeschlossen. Na also, Sie sind ja schließlich auch Fachmann. Ist denn überhaupt etwas geraubt worden? Ja, die Schmuckkassette ist geplündert. Aber den Brillant an ihrer Hand und das Geld in der Handtasche hat der Täter übersehen. Und wie war die Ehe? Ausgesprochen glücklich, überall bekannt. Und wenn sie einen Liebhaber gehabt hätte? Ach, was? Also bei mir hat sie einen. Wenn ich ein Stück schreiben würde, dann... Ja. Und in ihrem Stück, da wäre der Liebhaber der Täter, nicht? Wenn eine Frau einen Liebhaber hat, dann ließe sich noch ein glaubwürdigerer Täter finden. Der Ehemann? Das ist ein absoluter Fehlschluss. Einwandfreies Alibi, außer der glücklichen Ehe. Tja, Adams, wenn wir nicht an Landstreicher glauben wollen, dann bliebe höchstens Ihr Liebhaber. Nur von dem wissen wir nichts. Den haben Sie erfunden. Und ich sage Ihnen, Reisner, es kann nur noch Stunden dauern, dann haben wir den Täter. Vagabunden sind meistens Dösköppe. Sind Sie so fest überzeugt von Ihrer Theorie, Kommissar? Ist doch sonnenklar. Der Kerl ist durch die offene Küchentür reingekommen. Aha. Und keine Spur auf dem Küchenfußboden? Kein Schuhabdruck? Kein Schmutz? Bei dem Schneegestöber? Gott, nach so langer Zeit. Überlegen Sie doch mal, Reisner. Gegen 7 ist sie ermordet worden. Als man sie fand, war es 9. Wer ist da nicht alles im Haus herumgelaufen? Die Baines, Mr. Landgren, wir. Nein, nein, nein. Dieses wüste Durcheinander im Schlafzimmer, der geraubte Schmuck, das kann nur ein Einbrecher. Einbrecher? Und er lässt einen brillanten $70 und das gesamte Silber im Parterre liegen? Vielleicht ist er gestört worden. Von wem? Wenn wir das wissen, Reisner, dann hätten Sie vielleicht Ihre Chance. Ich bin schuld, Mr. Reisner. Sie, Mr. Lane? Das ist doch nicht möglich. Sie, Mr. Landgrens Chef? Ich meine, ich fühle mich schuldig, wenn ich nicht so nachlässig gewesen wäre. Wieso nachlässig, Mr. Lane? Gott, wissen Sie, ich sollte am nächsten Abend eine Rede im Waldorf halten zum Lincoln-Gedenktag. Und während ich auf dem Gericht war, ging der Text meiner Rede verloren. Einfach weg, vollkommen unerklärlich. Wir haben jeden Raum im Büro durchsucht. Das Manuskript blieb verschwunden. Hatten Sie keinen Durchschlag? Nein. Und ich konnte es auch nicht nochmal schreiben. Einfach keine Zeit. Tja, und da bot mir Mr. Landgren an, einen neuen Text zu entwerfen. Er ist ja immer so gefährlich. Moment. Die Fahrt von Ihrem Büro nach Highcliff dauert... Ungefähr 30 Minuten. Es sind so an die 18 Meilen. Dann wäre Mr. Landgren ja schon lange vor 6 zu Hause gewesen. Eben. Ja, dann war seine Frau noch am Leben. Ich bin ganz verzweifelt, Mr. Reisner. Konnten Sie ja nicht ahnen, Mr. Lane. Aber ich verstehe nicht, wie ein Manuskript spurlos verschwinden kann. Ich auch nicht. Ich habe es auf meinem Schreibtisch liegen gelassen. Wer hat denn den Zutritt zu Ihrem Arbeitszimmer? Ja, praktisch eigentlich jeder meiner Angestellten. Noch eine Frage, Mr. Lane. Was halten Sie von Mr. Landgren? Landgren? Einer meiner besten Leute, untadeliger Charakter. Ich habe die Absicht, ihn zu meinem Teilhaber zu machen. Danke, Mr. Reisner. Ich rauche nicht. Sagen Sie mal, warum quetschen Sie mich eigentlich so aus? Wollen Sie mein Alibi testen? Rein formelle Auskünfte, Mr. Muir. Auch der kleinste Fingerzeig kann uns nützen. Sie waren also an dem Mordabend hier im Büro mit Mr. Landgren zusammen von 5:30 genau bis... Genau, 6:35 bis 7:45. Wir hatten beide noch zu arbeiten. Und vorher... Ich meine nach 5, als die anderen das Büro verlassen hatten? Ich sagte Ihnen bereits, ich habe in meinem Zimmer gearbeitet. So um 6:30 rum sah Mr. Landgren zu mir rein. Wir ließen uns vom Restaurant unten ein Sandwich schicken. Mit Rostbeef. Und Kaffee. Und während Sie Rostbeef aßen, wurde seine Frau umgebracht? Nein, da lebte sie noch. Was? Woher wissen Sie das? Um 7:15 hat Mr. Landgren doch noch mit seiner Frau telefoniert. Wissen Sie das genau? Sicher. Ich trank noch meinen Kaffee. Sie waren also nicht bei ihm? Doch, natürlich. Er hat eine ganze Weile mit ihr gesprochen. Und was? Worüber? Oh Gott, dass er später käme. Warum er noch so lange zu tun hatte und... Ach ja, dass er dann seinen Freund mitbrächt und seine Frau. Ich glaube, sie wollten noch irgendwo zusammen essen gehen. Waren Mr. Payne und seine Frau schon da um diese Zeit? Nein. Die kamen erst so gegen 7:30. Hill heiße ich, Sir. Ja, ich bin Parkwächter hier. Sind Sie immer hier, Hill? Bis auf meine freien Tage schon, Sir. Hm. Haben Sie am 11. Februar hier Dienst getan? Am 11.? Ja, warten Sie mal. Also heute haben wir den 14. Am letzten Donnerstag. Ach klar, da war ich hier. Den ganzen Tag. Al, Sie kennen doch Mr. Landgren. Mr. Landgren, klar. Fährt ein Chrysler. Immer freundlich. Macht immer einen Spaß. Erinnern Sie sich, wann Mr. Landgren am Donnerstag seinen Wagen holte? Warten Sie mal. Lassen Sie ruhig Zeit, Al. Überlegen Sie genau. Wahrscheinlich wie immer so um 5. Was? Donnerstag. Nee, Sir. Wie? Das war ja, wo er so spät kam. Mit dem Herrn und mit der Dame. Wann kam er? Noch, das muss so gegen 8 gewesen sein. Ah, klar, jetzt weiß ich's wieder. Ich sagte doch noch zu ihm, heute haben Sie aber Ihre Parkgebühr voll ausgenutzt, Mr. Landgren. Fast 12 Stunden. Tja, und er sagte, stimmt. Und mit dem Schnee. Da hatten Sie auch recht, El. Erinnern Sie sich, Mrs. Verhoeven, hat's an dem Donnerstag geschneit? Ja, tüchtig. Ich habe mir meine Überschuhe angezogen, obwohl es nur ein paar Schritte bis zu Landgrens Haus sind. Ach, Sie waren also an dem Mordtag drüben. Sie haben das zu Protokoll gegeben, Sie hätten Ihr Haus an dem Tag überhaupt nicht verlassen. Wegen starker Migräne. Ich bin nur ein paar Schritte an die Luft gegangen. Außerdem haben Sie angegeben, Sie hätten einem Antiquar Ihre Gemäldesammlung gezeigt. Trotz Ihrer starken Migräne. Ich konnte ihn nicht abweisen. Fragen Sie ihn ruhig. Und die paar Schritte an die Luft führten Sie zu Mrs. Landgren? Ja, ich bin am Vormittag drüben gewesen. Und warum haben Sie es verschwiegen? Man hat mich nicht danach gefragt. Mhm. Sie waren also bei Mrs. Landgren. Ist Ihre Nichte, nicht wahr? Ja. Wir waren eng befreundet. Ich bin Ihre einzige Vertraute gewesen. Aber Sie sind keine Blutsverwandte, nicht wahr? Was soll das heißen? Sie haben im Jahre 1942 Mrs. Landgrens Onkel, den Major Verhoeven, auf einem englischen Fliegerhaus kennengelernt. Sie arbeiten dort als Luftwaffenhelferin. 3 Monate später heiratete er sie. Kurz vor Kriegsende stürzte er über Berlin ab. Nehmen Sie manchmal auch Rücksicht auf das Privatleben anderer Leute? Darf ich Sie fragen, was Sie am Donnerstag, den 11. Februar, bei Mrs. Kit Landgren wollten? Darf ich fragen, ob man seine Verwandten nicht einfach besuchen kann? An jedem beliebigen Tag? Ah ja. Wie erklären Sie sich, dass keinerlei Spuren im Schnee gefunden wurden? Bin ich ein Kriminalist? Ich nehme an, Sie haben ein ebenso großes Interesse wie Mr. Landgren und wie wir alle, dass der Mörder gefunden wird, Mrs. Verhoeven. Haben Sie denn schon auf der alten Landstraße nach Spuren gesucht, Mr. Reisner? Auf der alten Straße? Unterhalb der Klippe? Da benutzt doch kein Mensch mehr, die ist ja holprig wie ein Krater und total vereist. Aber von Landgrens Haus führt ein kleiner Weg, direkt hinunter. Kit hat ihn oft benutzt, wenn sie im Hudson schwamm. Sehen Sie, da drüben, wo die alten Kiefern stehen. Ist dieser Weg auch von Ihrem Haus aus zugänglich, Mrs. Verhoeven? Nein. Sie sehen doch, zwischen den beiden Grundstücken ist ein Zaun. Dann könnte man auch leicht überklettern. Eine schlanke, gewandte Person. Ach, eine kleine Frage noch. Bitte. Sie haben Kommissar Hart sämtliche Schmucksachen von Mrs. Landgren beschrieben. Die Liste ist Mr. Landgren vorgelegt worden. Es waren Ohrringe dabei, die er nicht kennt. Ach, Moment. Meinen Sie die hier? Ja, so sind sie beschrieben. Genau. Sind Topase, nicht wahr? Mhm. Wie kommen die in Ihren Besitz? Ganz einfach. Sie gehören mir. Ja, aber die stehen auf der Liste der vermissten Stücke. Sie haben es doch selber angegeben. Mein Mann hat sie mir zur Hochzeit geschenkt. Kurz darauf verlor ich sie, er schenkte mir neue, die gleichen. Und später fand ich die ersten wieder in einem alten Mantel. Ich schenkte sie Kit. Etwas kompliziert für einen Kriminalisten, nicht wahr? Höchstens die Tatsache, dass Ihr Mann diese Ohrringe nie an ihr gesehen hat. Das war nicht gut möglich. Ich habe sie erst am letzten Donnerstag geschenkt. Schade, dass Sie nicht das wenigstens zu Protokoll gegeben haben, Mrs. Verhoeven. Na, Reisner, was machen Ihre Alibis? Tja, mein Lieber, ich habe meine Nase in alle möglichen Dinge gesteckt. Und haben Sie was gefunden? Na ja. Und? Den Mörder? Haben Sie ihn? Bis jetzt noch nicht. Aber ich? Machen Sie keine Witze. Sehe ich so aus? Ihren Vagabunden? Vom Beruf ist er Chauffeur, aber ein Vagabund ist er trotzdem. Sie meinen doch nicht etwa... Thomas Falk, der Chauffeur von Mrs. Irene Verhoeven. Der Chauffeur von Mrs. Irene Verhoeven? Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, ich präsentiere Ihnen den Mörder. Und was haben Sie für Beweise? Das da. Ein Armband. Perlen. Vergleichen Sie es ruhig mit der Liste, Reisner. Tja... Wie sind Sie da dran gekommen? Meine Leute haben alles durch und durch gewühlt. Sämtliche Zimmer des Personals, die Gärtnerwohnung, die Bude des Chauffeurs über der Garage. Dort fanden Sie das Ding hier in einem Schrank. Mr. Landgren hat es selber identifiziert. Mhm. Es muss aber ein ziemlicher Idiot sein, wenn er das Ding so rumliegen lässt. Er war im Kriege Ordonnanz bei dem Mann von Mrs. Verhoeven. Ach. Was? Ach, mir fiel nur ein. Ausgerechnet die beiden? Komische Sache, Reisner. Ja, Adams, dasselbe habe ich auch gesagt. Was ist denn das für ein Mann, dieser Chauffeur? Bisschen unscheinbar. Seit seine Frau tot ist, trinkt er. Was sagt denn Mrs. Verhoeven dazu? Mrs. Verhoeven hat mir eine ziemlich verworrene Geschichte erzählt. Kit, ihre Nichte, hätte manchmal ihren Wagen benutzt. Ja, warum denn nicht? Mensch, Adams, ausgerechnet am Mordtag soll der Chauffeur Kit Landgren am frühen Morgen in ein Altersheim gefahren haben, damit sie ihn packen alter Illustrierter hinbringen konnte. Und während dieser kurzen Fahrt hat die arme Mrs. Landgren ausgerechnet das Perlenarmband im Wagen verloren. Und der brave Chauffeur hat es gefunden und behalten. Genau. Das heißt, der Bursche, der natürlich dieselbe Geschichte erzählt, behauptet, er hätte am frühen Nachmittag, gleich nachdem er das Ding gefunden hat, bei Mrs. Landgren geklingelt. Es hat aber niemand aufgemacht. Das stimmt. Das stimmt? Wieso? Woher wollen Sie denn? Ich meine, es könnte zu meinem Stück passen. Das könnte man brauchen. Na, ich würde sagen, hier stimmt was nicht. Ja, richtig. Das Telefongespräch zum Beispiel, das Mr. Landgren mit seiner Frau geführt hat. Abends 15 Minuten vor 7. Ja, was stört Sie denn daran? Mr. Muir war doch dabei und das Ehepaar Payne weiß auch davon. Na, möglich, aber in meinem Stück, das... Es könnte... Könnte es nicht möglich sein, dass Kit, ich meine, Mrs. Landgren nicht um 7, sondern vielleicht schon um 6 oder sogar noch eher... Sie meinen, dass sie schon vor 6 umgebracht worden ist? Ja, das meinte ich. Aber wir haben doch die Aussage des Polizeiarztes. Polizeiärzte irren sich zuweilen. Moment, ich frag mal einfach noch mal nach. Hallo, Dr. Green. Hier ist Reisner. Nein, nur eine kurze Frage über die Tatzeit. Kann man die Todesstunde haargenau angeben? Ja, ich meine, gibt's da exakte Proportionen? Bitte? Verhältnis zwischen Raumtemperaturen im Stadium der Leichenstarre. Ja, ich verstehe. Ja, das stimmt. Das Schlafzimmer bei Landgren war der reine Eisschrank. Wie? Ah, Sie meinen, die Tote war nach 2,5 Stunden in dem Zustand, in dem er sie fand? Ja. Eine Frage noch. Wenn nun die Fenster geschlossen gewesen wären, bitte? Ah, dann hätten Sie die Todeszeit um eine Stunde früher festgesetzt. Danke, Doktor. Das genügt. Bitte, was habe ich gesagt? Wie sind Sie denn darauf gekommen? Die Fenster waren doch offen. Das heißt, die Klappen. Vielleicht sind sie erst später geöffnet worden. Ja, aber von wem? Tja, von wem? Vom Chauffeur sicher nicht. Sie folgern also in Ihrem Stück, wenn ich Sie recht verstehe, sie könnte schon tot gewesen sein um die Zeit, als Ihr Mann mit ihr telefonierte. Ja, wie kann er denn dann mit ihr telefoniert haben? Eben. Mensch, Adams. Eine Stimme am Telefon kann man gut verstellen. Ach, Sie meinen, jemand hätte an Ihrer Stelle gesprochen? Ja, wäre das nicht möglich? Dann müsste es doch eine Frau gewesen sein. Eben. Aber Moment, die Sache mit dem Fernsprechamt, das kann man ja feststellen, nicht? Reisner, ich brauche eine Liste sämtlicher Ferngespräche, die am Donnerstag, den 11. Februar von... Compton 32800 und Compton 34612 geführt worden sind. Ja? Klar. Ja. Ich warte. Was für Nummern sind denn das? Von Lane. Landgren hat im Büro keine direkte Leitung. Adams, ich fürchte, Sie bauen Ihr Stück so auf, dass es mir wenig nützt und dabei waren Sie meine letzte Hoffnung. Ja, hallo? Ja, ich notiere. 11. Februar. Compton Dry 2800 Washington Albany 1 nach Philadelphia. Für Compton 34612 am 11. Februar kein Gespräch registriert. Auch keins nach Highcliffe? Sind Sie sicher? Danke. Das ist ja komisch, Adams. Ich baue ihm Stücke, die stimmen, Reisner. Ja, Moment mal. Ja, natürlich, jetzt habe ich's. Highcliffe hat eben Selbstwählanschluss. Nein, hat Highcliffe nicht. Wieso wollen Sie denn das so genau wissen? Weil ich dort angerufen habe. Mensch, was? Sie haben... Sie kennen die Landgrenz? Ja, warum soll ich sie denn nicht kennen? Ja, davon haben Sie ja keinen Ton gesagt. Sie haben mich auch nicht danach gefragt. Das habe ich doch schon mal gehört. Ah ja, richtig, Miss Irene Verhoeven, als sie mir die komische Geschichte mit den Ohrringen erzählte. Was für Ohrringe? Sie behauptet, sie hätte Kit ihrer Nichte Ohrringe geschenkt, aber die hat Mr. Landgren nie gesehen. Ach, die Topase, das kann er auch nicht. Das hat sie ja erst an dem Tag bekommen, an dem sie... Adams, woher wissen Sie das? Ich kombiniere nur. Nein, weil Mrs. Landgren sie trug, als Sie bei ihr waren, am Nachmittag. Nein, Mr. Reisner, das ist ganz unmöglich. Ich weiß ja, Sie schnüffeln gerne in den Privatangelegenheiten anderer Leute herum. Ja, aber es ist leider etwas zu spät, um mir einen anderen Beruf zu suchen, Mrs. Verhoeven. Da Sie also behaupten, Sie seien die einzige Vertraute von Mrs. Landgren gewesen... Ich war es auch. Und darum weiß ich, dass sie keinen Liebhaber hatte. Sie hat nie einen gehabt. Dazu war sie zu anständig. Man kann einen haben und trotzdem anständig sein. Und verheiratet dazu? Auch das soll vorkommen. Zum Beispiel, wenn die Ehe keine mehr ist. Das halte ich für ausgeschlossen. Gerade an diesem letzten Tag, da deutete Kit etwas an. Was hat sie angedeutet? Sie sprach von einer glücklichen Veränderung. Na also, das wäre doch ein Beweis. Für den Liebhaber? Nein, Mr. Reisner, eher fürs Gegenteil. Wieso? Für ein Baby. Hat sie Ihnen das gesagt? Nein, sie deutete es nur an. Aber ich war mir ganz sicher, sie hatte sich immer eins gewünscht, nur Charles. Landgren kommt aus kleinen Verhältnissen, nicht wahr? Ja, genau wie ich. Merkwürdig. Was? An dem Tag, an dem sie ermordet wird, gesteht sie Ihnen, dass sie ein Baby erwartet? Was ist denn daran merkwürdig? Sie vergessen eine so wichtige Mitteilung so vollkommen, dass Sie zu Protokoll geben, Sie hätten Ihr Haus an dem Tag überhaupt nicht verlassen. Lassen Sie mich in Ruhe, Reisner. Ich würde schlechte Stücke schreiben, wenn ich nicht kombinieren könnte. Zuweilen kombiniert auch ein Kriminalist. Zigarette? Ja, bitte. Danke. Schickes Feuerzeug, nicht? Mhm. Sogar der Name eingraviert. T.A. Könnte auch Tom Adams heißen, wie? Heißt es auch. Gehört Ihnen also? Muss ich bei Ihnen liegen lassen haben, irgendwann. Nicht bei mir. Wo denn sonst? Im Zimmer von Mrs. Landgren. Tja, Adams. Kombinieren ist zuweilen noch Glückssache, was? Wie war das doch in Ihrem Stück? Sie hatte einen Liebhaber, nicht? Bloß, den haben Sie nicht erfunden, Adams. Am Tage nach dem Mord kamen Sie zu mir, erinnern Sie sich? Ganz grau im Gesicht. Sie haben 3 Whiskys getrunken. Ja, ja, ja. Freitagmorgen. Ich sitze in meinem Zimmer. Da vor mir auf dem Tisch, da liegen die Flugkarten nach San Reno. 2 Karten. 2, Reisner. Eine für mich und eine für Kitty. Ich greife nach der Morgenzeitung und ich sehe ihr Gesicht, Kits Gesicht. Das Gesicht der Frau, die ich liebe. Und man hat sie umgebracht. Ich war bei ihr an dem Tag, an dem... Bis gegen 16:30 bin ich bei ihr gewesen. Und dann am Abend da... Sie glauben mir nicht, Reisner? Es gehört zu meinem Beruf, niemand ohne weiteres zu glauben, Adams. Muss ich Ihnen das sagen? Oh mein Gott, wir kennen uns doch lange. Wie haben Sie sich verständigt? Ich rief jeden Tag an. Ich meldete mich immer als chemische Reinigung Gletscherweiß. Wenn sie allein war, dann konnten wir miteinander reden. Das war alles? Jeden Donnerstagnachmittag, da war ich bei ihr. Wenn Magda ihren Ausgang hatte. Warum haben Sie sich in diese Ehe gedrängt? In eine glückliche Ehe? Glücklich? Das war überhaupt keine Ehe. Ach, das sagen alle Männer in solchen Fällen. Landgren... Es war ein eiskalter Rechner, einer, der nichts als Erfolg will und um jeden Preis. Er hat Kit nur geheiratet, weil sie einer Verhoeven war und Geld hatte. Es war kein Ehebruch. Sie wollte sich von ihm trennen. Wir wollten heiraten. Die Flugkarten, die liegen noch drüben bei mir. Sie wollten zusammen fort? Ja. An dem Abend, da wollte sie es ihm sagen. An dem Donnerstag? Ja, an dem Donnerstag. Und Er hat ihr versprochen, früh nach Hause zu kommen, weil sie ihn um eine wichtige Unterredung gebeten hat. Er ist aber nicht gekommen. Stattdessen kam der Mörder durch die offene Küchentür. Nein, nicht durch die Küchentür. Warum nicht? Ist doch erwiesen. Weil sie nicht offen war. Na, als ich ging, da hat sie abgeschlossen noch den Riegel vorgeschoben. Wie soll der Mörder dann Ihrer Meinung nach hereingekommen sein? Durch die Vordertür. Er muss einen Schlüssel gehabt haben. Und den hat außer ihr nur Mr. Landgren. Für Sie ist er der Rivale. Aber er hat kein Motiv. Also Reisner, hören Sie zu. An diesem Abend hat sie ihm gesagt, dass sie sich scheiden lassen will. Ist das kein Motiv? Wenn sie mit ihm gesprochen hätte, aber sie konnte es ja nicht. Als er nach Hause kam, war sie tot. Er hat ihr fest versprochen, früh zu kommen. Aber er tat es nicht. Er kam um 9 mit den beiden Paynes. Zu spät. Und das Telefongespräch? Aber lieber Gott, in meiner Fernsprechrechnung habe ich auch schon Fehler gefunden. Mr. Muir war dabei, als er mit ihr telefonierte, 15 Minuten vor 7. Um diese Zeit war sie schon tot. Wie kommen Sie darauf? Das ist merkwürdig. Aufgrund der fortgeschrittenen Leichenstarre, wie der Polizeiarzt sagt. Und während die Fensterklappen geschlossen gewesen, hätte er die Todeszeit um eine Stunde früher angesetzt. Erinnern Sie sich? Ja, Sie waren aber offen. Was, mein Gott. Also hören Sie zu, Reisner. Ich bin um 4:30 gegangen. Kit war nervös wegen der Auseinandersetzung, die ihr bevorstand, und wollte ein heißes Bad nehmen. Wie lange bleibt ein Mensch im heißen Bad? Eine halbe, höchstens eine Stunde. Das wäre gegen 5:30. Und was hatte sie an, als man sie fand? Ein Bademantel. Sie kommt also aus dem Bad, öffnet die Fensterklappen und sitzt dann 1,5 Stunden in der eisigen Luft im Bademantel herum? Das ist nicht schlecht beobachtet, aber ein guter Logiker sind Sie trotzdem nicht. Wieso denn nicht? Wenn nach Ihrer Meinung der Täter die Fensterklappen geöffnet hat, und zwar bereits um 6, dann wäre auch die Totenstarre weiter fortgeschritten. Für diese Zeit hat Ihr Rivale kein Alibi. Glauben Sie wirklich, dass ausgerechnet ein Anwalt einen so groben Fehler begehen würde? Ja, aber wer sagt Ihnen denn, dass die Fenster um 6 geöffnet wurden? Warum nicht erst um 9? Als er mit dem Ehepaar P. nach Hause kam? Er ist alleine hinaufgegangen. Wie lange braucht man, um ein Fenster zu öffnen? Und wo war der Schnee? Was für Schnee? Wären die Fenster 3 Stunden offen gewesen, dann hätte der Schnee auf dem Fußboden und auf dem Fensterbrett liegen müssen. Ja, aber nicht bei Ostwind, Adams. Fenster liegt nach Süden. Spricht nicht für Sie, dass Sie Ihren Rivalen um jeden Preis verdächtigen wollen. Dabei hatte ich Ihnen eins voraus. Was denn? Das Alibi. Adams, wo waren Sie denn am 11. Februar in der Zeit von 4:30 bis 6:30? Ich bin durch die Straßen gefahren. Ich war ganz durcheinander. Warum? Ja, weil es endlich soweit war. Am nächsten Morgen... Hat Sie jemand gesehen, der Sie kennt? Ein einziger Mensch? Ich glaube nicht. Ich war in einer Kneipe. Ich habe einen Whisky getrunken. Irgendwo in einer Ecke. Schade, Adams, schade. Was wollen Sie damit sagen? Wenn sich nun Mrs. Landgren doch entschlossen hätte, bei ihrem Mann zu bleiben, vielleicht aus Angst vor dem Skandal, sie sagt es ihnen gegen 4:30 oder später und sie packen sie, rasend vor Eifersucht. Muss das sein, Mr. Reisner? Ja, ich muss Sie um Nachsicht bitten, Mr. Landgren. Wenn Sie mir noch ein paar Fragen beantworten, die vielleicht dazu beitragen könnten, den Täter... Aber Sie haben ihn doch. Er leugnet. Und ein Schuldspruch, der sich lediglich auf Indizien stützt, naja. Sie sind ja Anwalt, Mr. Landgren. Also schön, fragen Sie. Ja. Hatten Sie an dem Abend, an dem Sie Ihre Frau fanden, eine Aussprache mit ihr vor? Woher? Ich meine, wie kommen Sie darauf? Eine für Sie beide wichtige Unterredung. Aber das wäre doch ganz unmöglich gewesen. Wir wollten doch alle zusammen essen gehen und es war schon 9. Sie hatten Ihrer Frau nicht versprochen, früh nach Hause zu kommen, um etwas mit ihr zu besprechen? Mr. Reisner, ich hatte doch bis 7:30 zu arbeiten, das wissen Sie doch. Ah ja, richtig. Die Lincoln-Rede. Das haben Sie aber doch erst nachmittags erfahren, als Ihr Chef vom Gericht kam und das Manuskript vermisste. Natürlich. Aber ich hatte doch Mac und Larry Payne in die Fasanenbar eingeladen. Am Donnerstag? Ja, am Donnerstag. Sie haben mich im Büro abgeholt, 7:45, aber das wissen Sie doch alles. Mhm. Entschuldigung, ich bringe nur den Kaffee, Mr. Landgren. Für Sie und Mr. Reisner. So. Ja. Danke, Martha. Okay. Ach, Mr. Reisner, können Sie ihm nicht ein bisschen zureden? Aber Martha, lassen Sie das doch. Er isst nicht, er trinkt nicht. Immer starrt er vor sich hin. Ach Gott, die arme Mrs. Kidd. Noch am Abend, bevor das Schreckliche passierte, habe ich ihm Kaffee gemacht, weil er bis in die Nacht reinarbeiten musste. Und jetzt rührt er kein Bissen mehr an. Ach, sagen Sie, Martha, wer hat Sie an dem Donnerstag eigentlich weggeschickt? Mr. Landgren? Mr. Landgren? Nein, der kümmert sich um sowas nicht. Mrs. Kidd selber wollte durchaus, dass ich meinen freien Nachmittag nehme. Sie war immer so rührend besorgt. Ich war ja schon Kindermädchen bei ihr. Gott, ich wollte doch noch das Abendessen vorbereiten. Erinnern Sie sich, Mr. Landgren, das war am Mittwoch. Aber da sagten Sie, Sie wollten morgen Abend mit ihr auswärts essen. Ja, in der Fasanenbar. Richtig. Und Mrs. Kidd sagte noch, sie wolle lieber mit Ihnen allein zu Hause bleiben. So, nun lassen Sie den Kaffee aber nicht kalt werden. Ja. Tja. Sie hat übrigens recht. Meine Frau und ich, wir waren manchmal gern allein am Abend. Aber da es durch diese unerwartete Arbeit so spät geworden war, großer Gott, hätte ich das bloß abgelehnt. Zum Teufel mit dem alten Lane und seiner verfluchten Lincoln-Rede. Tja. Übrigens, Mr. Landgren, Ihr Telefongespräch mit Ihrer Frau am Donnerstag, das ist gar nicht registriert. Na ja, das ist möglich. Wir haben dauernd Beanstandungen beim Fernsprechern. Aber Sie wissen ja, dass mein Kollege Mio dabei war, als ich... Mhm. Ja, was ist denn? Zweifeln Sie etwa bloß, weil so eine blöde Gans von Telefonistin? Sie glauben doch nicht aber etwa, dass nein, ich... Nein, nein, nein. Um Gottes Willen, Mr. Landgren, beruhigen Sie sich. Ich befürchte zwar etwas, was nicht weniger entsetzlich ist, aber das geht in eine ganz andere Richtung. Mein Mann ist leider nicht da, Mr. Reisner. Er ist bei einem Kunsthändler, wegen einer Ausstellung. Es handelt sich nur um eine Kleinigkeit, Mrs. Payne. Vielleicht können Sie mir Auskunft geben. Ja, bitte, Mr. Reisner. Wann hatten Sie sich doch mit Mr. Landgren an dem Donnerstag verabredet? Um 7:30. Mhm, um 7:30. Er hatte ja länger zu arbeiten. Ich habe meinem Mann noch gesagt, komm ja pünktlich. Sind Sie denn nicht beide zusammengekommen? Natürlich, aber... Ich war am Nachmittag bei einer Party und Larry, mein Mann, wollte in eine Ausstellung. Er hat mich dann kurz nach 7 abgeholt und dann sind wir zu Charles gegangen. Mhm. Mr. Landgrens Büro war ganz in der Nähe. Na ja. Sagen Sie, Mrs. Payne, wie hat Mr. Landgren Sie denn eigentlich erreicht? Wieso erreicht? Na, ich meine, wenn Ihr Mann auf einer Ausstellung war und Sie bei einer Party, wie konnte er Sie dann anrufen, um Sie zum Essen einzuladen? Aber... Wir haben uns doch schon am Mittwoch verabredet. Am Mittwoch? Wissen Sie das genau? Natürlich. Ich war ja selbst am Apparat. Mr. Reisner, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Kriminalfälle werden nun mal durch Fragen gelöst. Kann sein, dass ich das etwas durcheinander gebracht habe. Hatten Sie sich also am Mittwoch oder am Donnerstag mit den Paynes verabredet, Mr. Landgren? Tja, es ist möglich, dass es schon Mittwoch war. Woher wussten Sie am Mittwoch bereits, dass Sie am Donnerstag bis gegen 7:30 zu arbeiten hatten? Das Lincoln-Manuskript wurde doch erst am Donnerstagnachmittag vermisst. Ich hatte eine Menge Akten aufzuarbeiten, ein besonders schwieriger Fall. Aber als meinem Chef das Malheur mit seiner Rede passierte, da mussten die eben noch liegen bleiben. Sagte Ihre Haushälterin nicht, dass Ihre Frau am Donnerstagabend gern mit Ihnen allein sein wollte? War das am Donnerstag? Warten Sie, Mr. Reisner, ich... Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Moment, Mr. Landgren, Moment. Sie hat übrigens recht. Meine Frau und ich, wir waren gern manchmal allein am Abend. Aber da es durch diese unerwartete Arbeit so spät geworden war, großer Gott, hätte ich das bloß abgelehnt. Sie haben unser Gespräch auf Tonband genommen, Mr. Reisner? Nicht nur unseres, Mr. Landgren. Das ist eine kleine Hilfe. Man vergisst so leicht, nicht? Ja, ja. Richtig. Jetzt haben Sie mich auch wieder draufgebracht. Wir haben uns dann doch noch auf die Fasanenbar geeinigt, meine Frau und ich. Und sie sagte noch, weißt du was, dann laden wir die Paynes dazu ein. Naja, und als es am Donnerstag später wurde, rief ich sie an. Mr. Muir war dabei. Ja, es handelt sich nur mal kurz um das Ferngespräch, Mr. Muir. Das ist vom Amt nämlich nicht registriert. Das ist Schlamperei. Darüber habe ich mich schon oft geärgert. Sie waren doch hier in Mr. Landgrens Zimmer, während er telefonierte. Ja, ich trank meinen Kaffee. Er stand also direkt neben Ihnen. Na, direkt nicht. Er stand an Lenz Schreibtisch. Ah, Sie waren also nicht im selben Raum mit ihm. Na, aber fast. Die Tür zwischen den beiden Büros war ja offen. Ja, warum telefoniert er nicht von seinem Zimmer aus? Weil die Zentrale nach Büroschluss nicht besetzt ist. Aber Lehn hat eine eigene direkte Leitung. Ah ja. Wie stand denn Landgren ungefähr? Machen Sie mir das doch mal vor. So. Ah ja. Also mit dem Rücken zu Ihnen. Ja, musste er ja. Mhm. Wenn er nun zum Beispiel auf den Knopf da gedrückt hätte, sodass keine Verbindung zustande kam, hätten Sie das gemerkt? Warum sollte er denn? Er sprach doch mit seiner Frau. Vielleicht war es gar nicht seine Frau. Hm? Sagen Sie, Mr. Muir, Sie haben Mr. Landgren um 6.30 Uhr hier gesehen, so war es doch. 6.35 Uhr, genau. Wäre es denn möglich gewesen, dass Mr. Landgren vorher, also sagen wir mal zwischen 5 und 6.30 Uhr, das Büro verlassen hat? Der ausgeschlossen. Meine Tür stand offen. Ich hätte jeden sehen müssen, der vorbeiging. Und hier muss jeder vorbei. Sagen Sie mal, Mr. Muir, was ist das eigentlich für eine Tür hier? Die schmale da, neben dem Regal. Die? Ach, das ist bloß die Feuerschutztür. Ja? Mal sehen. Wo führen die hin? Hier von Mr. Lehns Büro zu dem anderen Korridor an der Westseite und von da zur Feuertreppe. Sagen Sie mal, wollen Sie etwa Mr. Landgren belasten? Das ist doch wohl nicht möglich. Entlasten, Mr. Muir. Entlasten, falls ihn jemand verdächtigen sollte. Sagen Sie, ist das hier Mr. Landgrens Schreibmaschine? Ja, eine Remington. Was machen Sie denn da? Bisschen tippen. Nur eine Typenprobe. Sie müssen ihn freilassen, Mr. Reisner. Sie überschätzen meine Macht, Mrs. Verhoeven. Mein Gott, Thomas Falk hat mit dem Mord ebenso wenig zu tun wie Sie oder ich. Man soll nie für einen anderen die Hand ins Feuer legen. Für ihn tue ich's aber. Er hat meinem Mann einmal das Leben gerettet. Er hat... Eine Geliebte. Davon weiß ich nichts. Aber die Nachbarn. Wer? Was haben Sie gesagt? Sie haben was gesehen. Was? Eine Frau, die sich im Dunkeln in seine Wohnung schlich. Nicht nur einmal. Das ist eine Lüge. Regt sie das auf? Warum soll ein Witwer keine Geliebte haben? Warum setzen Sie sich so für ihn ein, Mrs. Verhoeven? Weil er unschuldig ist. Wenn er unschuldig ist, wird sich's rausstellen. Sind Sie so sicher? Bitte, Mr. Reisner, nehmen Sie das hier. Ich habe alles aufgeschrieben, was ich über ihn weiß, was für ihn spricht. Er ist so ein unbeholfener Mensch, er weiß sich allein nicht zu helfen. Er geht einfach kaputt daran. Sie haben viel für ihn übrig, Mrs. Verhoeven. Haben Sie nicht am Mordtag in Landgrens Haus gesehen? Wie kommen Sie denn darauf? Als es klingelte und er das verlorene Armband brachte und er bei dieser Gelegenheit Mrs. Landgren... Nein, das ist nicht wahr. Sie nahmen dann Mrs. Landgrens Ohrringe an sich und er brachte den Schmuck in Sicherheit. Sie sind so gemein. Als Mr. Landgren kurz vor 7 anrief, meldeten Sie sich und sprachen im Tonfall seiner Frau mit ihm. Sie war doch Ihre Vertraute. Sie kannten Ihre Stimme genau. Oh, Sie sind... Liege. Hallo. Was ist denn los, Reisner? Das hat mich ja fast umgerannt. Wer war denn die Frau? Das war Kits Tante, Mrs. Verhoeven. Kennen Sie sie nicht? Kit hat mir oft von ihr erzählt. Na und? Was Neues, Reisner? Verstehen Sie was von Schreibmaschinen? Schreibmaschinen? Da. Lesen Sie das mal. Aber achten Sie dabei auf die Typen. Und wir hier feierlich erklären, dass diese Toten nicht umsonst gestorben sein sollen, dass diese Nation unter Gott eine Neugeburt der Freiheit. Das ist doch ein Ausdruck aus der linken Rede. Die hat mir der alte Lehn auf meinen Wunsch zugeschickt. Na und? Sie sollten auf die Typen achten. Ja, am großen T ist an der Ecke abgesprungen. Und das kleine A, das steht höher als die anderen Buchstaben. Aha. Nun sehen Sie sich mal bitte das Blatt hier an. Das? Das ist eine ganz andere Type. Eine Probe von Landgrins Büromaschine. Eine Remington. So. Und nun das hier. Thomas Falk kam bereits im Jahre 1942 als Ordonnanz zu meinem Mann. Donnerwetter. Dieselbe Type wie bei der linken Rede. Beim großen T die Ecke und das kleine A. Man scheint übrigens eine andere zu sein. Moment, das bedeutet... Auf Landgrins Büromaschine ist die Rede also nicht geschrieben worden. Aber auf der Underwood. Dieses Blatt hat mir eben Mrs. Irene Verhoeven gebracht. Ja, mein Gott, dann ist er... Ist die Rede auf keinen Fall am Donnerstag zwischen 5 und 7 in Landgrins Büro geschrieben worden. Sondern auf Mrs. Verhoevens Maschine. Reisner. Darum musste Kit sterben. Weil er sie loswerden wollte. Reisner, Sie müssen ihn verhaften. Kümmern Sie sich lieber um Ihr Alibi, Adams. Seien Sie es nicht zu erschüttern. Wirklich nicht. Mr. Muir hat ihn erst um 6.30 Uhr gesehen. Wo ist Landgren zwischen 5 und 6.30 Uhr gewesen? In Highcliff sicher nicht. Im Büro hat ihn in der Zeit keiner gesehen. Und die Strecke nach Highcliff und zurück schafft er in 60 Minuten. Ich kenne Sie. Blieb ihm 20 Minuten für die Tat. Und wie kommt er hin? Sein Wagen stand von früh bis abends 8 auf dem Parkplatz. Geht nach Highcliff keine Bahn? Kein Bus? Die Züge fahren nur alle Stunde und vom Bahnhof bis zu seinem Haus, da sind 2,5 Kilometer zu Fuß. Die Bushaltestelle liegt gegenüber dem Bahnhof. Ein Hubschrauber hat er wohl kaum benutzt. Aber ein Taxi? Ach, lässt sich vom Taxichauffeur anzeigen oder erpressen, Mensch. Adams, Sie kombinieren schlecht. Und wenn er sich einen Mietwagen genommen hat? Haben Sie schon mal einen benutzt? Muss man nur seinen Pass zeigen. Das kann er doch nicht. Richtig, richtig. Wenn er sich nun einen Wagen gekauft hat. Ja? Gekauft? Und wo hat er ihn gelassen? Ganz einfach. Irgendwo am Straßenrand, in der Nähe vom Büro. Dort ist Parkverbot. Dann hätte ihn die Polizei abgeschleppt und im Pfandhof wird er später versteigert, wenn sich der Besitzer nicht meldet. Was er schwerlich getan hat. Ja, und wo hat er den Wagen vorher gehabt? Vor der angenommenen Tat? In einer Garage. Und zwar auch in der Nähe seines Büros. Denn seine Zeit war knapp. Was sagen Sie nun? Das ist eine ganz nette Theorie. Ist vielleicht brauchbar für Ihr Stück, aber nicht für uns. Warum nicht? Unmöglich. In Highcliff kennt ihn jedes Kind. Und wenn er auf der alten Landstraße, unten an den Klippen, gefahren ist? Die kann doch kein Mensch mehr benutzen. Oh, wenn man ein paar Federn und einen Achsenbruch riskiert. Wie ich? Wie Sie? Warum benutzen Sie nicht die normale Straße? Weil mich keiner sehen sollte. Tut mir leid, Sir. Meine Garage ist voll besetzt. Ja, ich wollte nur wissen, wer kurz vor dem 11. Februar einen Wagen bei Ihnen eingestellt und ihn am 11. nachmittags gegen 5 Uhr abgeholt hat. Himmel, ich habe so viele Dauerparker, Sir. Moment, hier ist mein Ausweis. Ach so. Ja, Sir. Da müsste ich mal in meiner Liste nachsehen. Was war es denn für ein Wagen? Ja, das will ich eben feststellen. Moment. 14, 13, 12, 11. Februar, da haben wir es. Ford, Cadillac, Studebaker, alles Dauerparker. Mhm. Halt, hier ein alter Plymouth. Ja, der ist seit dem 11. Februar weg. Natürlich, ich erinnere mich jetzt, der Besitzer rief am Nachmittag noch an. Was wollte er denn? Ja, wir sollten ihm den Wagen an die Ausfahrt stellen, so gegen 16:30. Er hat es eilig, wollte wohl in Urlaub. Sein Name? Adresse? Hier, James Scott, 71. Straße West, Wagennummer BX 96 24 16. Moment mal. Moment mal, ich habe hier ein paar Fotos. Ja? Sehen Sie sich die mal an. Na, die Frau, die scheidet doch wohl aus, was? Ja, halt. Der hier. Ja, der war's. Sind Sie ganz sicher? Naja, nur das heißt, ich weiß nicht, ja, irgendwas fehlt da. Ach, richtig, ja, der hatte ziemlich lange Haare, wissen Sie, so etwas strubelig, so rötlich, wissen Sie. Aber hier auf dem Foto, da... Na, kommen Sie mal her, geben Sie mir mal Ihren Rotstift da. Ja. Danke. So, jetzt malen wir mal hier ein paar rote Haare unter den Hut. Ja. Na? Ja, jetzt stimmt's. So sah er aus, dieser Mr. Scott. Es tut mir schrecklich leid, Mrs. Verhoeven, aber heute habe ich noch ein paar Fragen. Sie berühren allerdings Ihr Privatleben nur am Rande. Wollen Sie keine Haussuchung vornehmen? Den Schmuck entdecken? Haben Sie in den vergangenen Wochen einen Wagen, einen alten Plymouth, da unten auf der Landstraße gesehen, und zwar an irgendeinem Donnerstag? Kommen Sie mal ans Fenster, Mr. Reisner. Da. Na, von hier aus sehe ich nur Kiefern. Darum können Sie die Straße von keinem der Häuser hier oben aus sehen. Auch den kleinen Weg nicht, der zu Landgrenzgrundstück führt? Nein, den auch nicht. Die Kiefern versperren jede Aussicht. Ich gehe dann gleich mal runter. Ich möchte mir noch was notieren. Könnte ich bitte mal Ihre Schreibmaschine benutzen? Tut mir leid, Mr. Reisner. Ich habe keine Maschine. Ach so. Ich dachte, Ihr Bericht über den Chauffeur... Den habe ich drüben, auf Charles, auf Mr. Landgrens Maschine getippt. Ich benutze sie manchmal, wenn er nicht da ist. Kit hat's mir angeboten. Haben Sie den Wagen gefunden, Reisner? Darüber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Warum nicht? Wissen Sie nicht, was für mich auf dem Spiel steht? Ich weiß nur, dass ich Sie viel zu viel in meine Karten habe blicken lassen, Adams. Weil Ihnen meine Kombinationsgabe nützlich war. Nützlich? Ich fürchte, sie hat mich auf eine falsche Spur gebracht. Auf jeden Fall fahre ich heute noch mal nach Highcliffe raus. Warum? Weil ich noch etwas mit Mr. Landgren zu besprechen habe. Nehmen Sie mich mit. Vielleicht habe ich eine Überraschung für Sie. Oder ich für Sie. Mr. Landgren, ich möchte noch einmal kurz über diese Lincoln-Rede mit Ihnen sprechen. Ja, bitte nehmen Sie doch Platz, Mr. Reisner. Ja, danke. Ich würde Ihnen gern einen Kaffee anbieten, aber meine Haushälterin hat heute ihren freien Nachmittag. Entschuldigung. Ja, wie kommen Sie denn hier rein? Bitte um Entschuldigung, Sir, aber die Tür draußen stand offen. Und da dachte ich... Wer sind Sie? Ich komme von der chemischen Reinigung Gletscherweiß. Wer sind Sie? Ja, aber ich bringe doch bloß den Anzug. Was für einen Anzug? Na, den mir Ihre Haushälterin mitgegeben hat, Sir. Wir liefern immer um diese Zeit. Ach so. Ja, legen Sie ihn da hin. Meine Haushälterin erledigt das. Na, so gehen Sie doch schon! Tja, ich hätte noch was. Ich meine... Ja, was denn? Was ist denn? Haben Sie noch was auf dem Herzen? Auf dem Herzen weniger, Sir. Aber in der Hand. Das ist doch... Zeigen Sie mal her. Tatsächlich... Das ist doch einer der vermissten Ohrringe von Mrs. Landgren. Ein Topaz. Mann, wie kommen Sie dazu? Tja, den habe ich unten im Umschlag von der Hose gefunden, Sir. In der Hose von Mr. Landgren, die wir zur Reinigung hatten. Es ist gut. Sie können jetzt gehen. Mr. Landgren, Sie haben am Donnerstag, den 11. Februar, wenige Minuten nach 5, Ihr Büro verlassen durch die Feuerschutztür in Lanes Zimmer mit roter Perücke unter Ihrem Hut. Sie fuhren auf der alten Landstraße nach Highcliffe. Gegen 17.45 Uhr betraten Sie Ihr Haus durch die Vordertür. Sie liefen ins Schlafzimmer im ersten Stock und brachten Ihre Frau um. Sind Sie wahnsinnig? Sie rissen die Schubfächer raus und nahmen den Schmuck. Sie verließen das Haus hinten durch die Küchentür. Sie jagten zurück und betraten um 6.32 Uhr Ihr Büro. Um 6.35 Uhr gingen Sie in Mr. Mews Zimmer. Und ich schrieb die Lincoln-Rede. Ein Manuskript von 9 Seiten in 45 Minuten. Die haben Sie am Abend vor der Tat, am Mittwoch, bei sich zu Hause auf der Underwood geschrieben und nicht auf der Remington im Büro. Am großen T fehlt eine Ecke und das kleine A steht etwas höher. Ihre Haushälterin hat Ihnen Kaffee gemacht, weil Sie bis in die Nacht hinein gearbeitet haben. Das Manuskript haben Sie vorher Ihrem Chef gestohlen. Und er legt mir ausgerechnet sein Manuskript bereit, um mir bei meiner Tat zu helfen. Das war der glückliche Zufall, der nicht nur Kriminalisten, sondern zuweilen auch einem Mörder zu Hilfe kommt. Im anderen Fall hätten sie irgendwie irgendwelche dringenden Akten zu bearbeiten gehabt. Kurz vor 8 kommt das Ehepaar Payne ins Büro. Leider haben sie sich einen Tag zu früh verabredet. Sie nehmen sie mit nach Haus. Sie gehen alleine auf ins Schlafzimmer. Sie öffnen die Fensterklappen, um den Arzt zu täuschen. Er setzt die Tatzeit um eine Stunde zu spät an. Sie schreien um Hilfe. Sie spielen den gebrochenen Ehemann. Sie sind Anwalt. Welche Chance geben Sie sich noch? Ihre These ist bestechend, Mr. Reisner. Aber sie hat einen entscheidenden Fehler. Ich bin neugierig, Mr. Landgren. Ich jage nach Highcliff, bringe meine Frau um, rase wieder zurück und mein Wagen steht 12 Stunden unberührt auf dem Parkplatz. Ach ja, Ihr Wagen. Ja, ja. Kommen Sie doch bitte mal mit ans Fenster. Was soll das? Sehen Sie den Wagen da draußen? Ja, ja, ganz recht, den schwarzen Plymouth. Nummer BX962416. Schon etwas klapprig, Modell 53, aber noch ganz brauchbar für bestimmte Zwecke, nicht? Was geht mich Ihr Wagen an? Der Wagen wurde am 11. Februar abends um 11.40 Uhr von der 52. Straße abgeschleppt. Ihr Büro liegt in der 54. Straße. Wagen, den irgendein Idiot falsch geparkt hat? Der Wagen stand am Donnerstag um 5 Uhr an der Garagenausfahrt bereit für Mr. James Scott. Aber bin ich Mr. Scott? 5:12 setzten Sie sich ans Steuer, Mr. Landgren. Das müssen Sie mir erst beweisen. Ja. Der Garagenbesitzer hat sie auf dem Foto erkannt, auch ohne rotes Haar. Und unter dem Gaspedal liegen Kiefernadeln von der gleichen Sorte wie unterm Schnee auf dem kleinen Weg, der von ihrem Haus zur alten Landstraße führt. Charles Landgren, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes wegen Mordes an Ihre Frau Katharina Landgren. Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass alles, was Sie jetzt noch sagen, vor Gericht gegen Sie verwandt werden kann. Ja. Ich habe es getan. Ja, ja, ja. Ich musste es tun. Sonst hätte sie mich vernichtet. Hören Sie, ich war auf dem Weg ins Büro, aber ich hatte etwas vergessen und drehte um. Ich komme ins Haus, das Telefon klingelt, ich hebe ab. Aber da hatte meine Frau sich schon oben am zweiten Apparat gemeldet. Eine Männerstimme sagt, hier chemische Reinigung Gletscherweiß. Und sie lacht und sagt, wir können reden, Liebling, er ist weg. Und ich? Ich muss zuhören, wie sie sagt, dass sie mich verlassen will. Dass sie sich scheiden lassen will wegen irgendeinem fremden Kerl. Darum taten sie das. Ja, was sollte ich denn machen? Sie hatte alle Trümpfe in der Hand. Das Geld und das Prestige. Was war ich denn ohne sie? Einer von da unten. Ich habe geschuftet wie ein Vieh, um hochzukommen. Und jetzt in diesem Augenblick, wo ich es geschafft habe, wo Lane mich zu seinem Partner machen will, da macht sie einen Hans Wurst aus mir, den sie wegen seelischer Grausamkeit verlassen will. Ich wäre gesellschaftlich erledigt gewesen. Also fast ein perfekter Mord. Und nicht einmal aus Eifersucht. Na, Reisner? Habe ich Sie auf die falsche Spur gebracht? Ach, nichts gegen Ihre Kombinationsgabe, Adams. Aber wenn mir der glückliche Zufall nicht den Boten von der Reinigung geschickt hätte. Also der Mann, der müsste eigentlich eine tolle Belohnung bekommen. Nicht nötig, Reisner. Die hat er schon. Es war seine beste Rolle. Was Rolle? Wieso? Bill Granger ist Charakterspieler. Er spielt in meinem neuen Stück. Adams, was soll denn das heißen? Na, nur ein kleiner Bluff. Mrs. Verhoeven hat mir geholfen. Sie gab mir den Ohrring. Großer Gott, also ich komme mal vor wie ein Greenhorn. Ohne Ihre exakten Untersuchungen, da hätten wir ihn nie zu Fall gebracht. Wie sind Sie bloß auf die Idee gekommen, Adams? Ich habe von Anfang an gewusst, dass Landgren der Mörder ist. Ich habe es gespürt. Und Stücke Schreiber verstehen zu kombinieren. Wir brachten das Hörspiel »Die Rechnung ging nicht auf« von Gisela Prugel nach dem Kriminalroman von Edna Sherry. Die Rollen und ihre Sprecher waren Reisner, Siegfried Lowitz, Landgren, Charles Wirtz, Martha, seine Haushälterin, Maria Madeleine Madsen, Adams, Hans Kaninenberg, Irene Verhoeven, Brigitte Doyander, Kommissar Hart, Hans-Martin Kötternich. In den weiteren Rollen Heide Joram, Rudolf H. Krieg, Friedrich Kollander, Heinz Stöver, Christian Schmieder, Hans-Otto Hilke, Erwin Scherschel, Ernst Altmann und Peter Fitz. Ton Reinhard Krawulski, Regie Jörg Franz.